Das war von Franz Liszt die Klaviersonate in H-Moll. Es spielte Ketevan Tsipashvili. Die Aufnahme entstand bei einem Konzert im Rahmen des Liszt-Festivals im österreichischen Raiding, dem Geburtsort von Franz Liszt. Mit der H-Moll-Sonate endete das offizielle Programm. Ketevan Tsipashvili spielte danach aber noch eine Zugabe. Die Zugabe war ein Gruß aus Ketevan Tsipashvilis Heimat Georgien. Es ist ein Stück von Gia Kancheli, der 1935 in Tiflis geboren wurde und bis 2019 lebte. 1973 steuerte Kancheli zu einer sowjetischen Filmkomödie die Musik bei, zu dem Film Die Sonderlinge. Aus dieser Filmmusik spielt Ketevan Tsipashvili einen Walzer.